Vorgespult. Die Filme der Woche. Auf so einem Filmfestival wie hier in Venedig, da ist man so eine Art Vorgucker. Man sieht schon die Filme, die erst in ein paar Wochen, vielleicht sogar Monaten in unsere Kinos kommen. Aber es gibt natürlich ein normales Kinoprogramm. Nächste Woche gibt es einen ganzen Stapel von Neuerscheinungen und Noemi Schneider hat sich drei davon ausgesucht und vorgespult. Hey Leute, schaut mal darüber, schaut mal, wer da kommt, Leute! Michi lebt in einem Heim. Seine Mutter ist vor 5 Jahren gestorben, der Vater unbekannt. Zufällig findet er einen alten Brief, in dem er Hinweise auf seinen leiblichen Vater zu entdecken glaubt. Hallo Herr Lamprecht, ich weiß von meiner Mama, dass Sie mein Vater sind. Ich würde Sie sehr gerne kennenlernen. Freundliche Grüße von Ihrem Sohn Michi Armbruster. Was der Sohn nicht weiß, der Vater ist kleinwüchsig. Und so verläuft die erste Begegnung von Michi und Tom alles andere als vielversprechend. Hallo. Was los, Michi? Stell uns doch mal vor. Ist aber nicht sehr höflich. Und wie ist Ihr Name? Also, Michi Zwerg, Zwerg Michi. Ihr dürft euch jetzt küssen. Ey. So einen Vater hat sich Michi nicht vorgestellt. Aber im Heim kann er nicht bleiben, denn die anderen Kinder hänseln ihn. Also flieht er zu Tom. Natürlich brauchen wir noch einen Vaterschaftstest. Können Sie gleich morgen früh zum Amtsarzt gehen, ja? Geht das? Weil er ein Zwerg ist? Ich kann nicht jetzt ein Zurück! Auf Augenhöhe ist ein herausragender Film über das Anderssein mit Jordan Prentice und Luis Vorbach als nonkonformes Vater-Sohn-Gespann. Die Finanzierung des Projekts dauerte 8 Jahre. Nur durch die neue Förderinitiative Der besondere Kinderfilm konnten die Regisseure Efi Goldbrunner und Joachim Dollhopf den Film realisieren, da es sich bei Auf Augenhöhe nicht um die Verfilmung eines Kindermarkenklassikers wie Bibi Blocksberg, Hanni und Nanni oder Die wilden Kerle handelt. Produktionen, die Auf Augenhöhe im Übrigen locker in die Tasche steckt, weil es um mehr geht als Entertainment für Konsumkids. Apropos Entertainment. And what's the difference between Courtney Love and the American flag? It would be wrong to urinate on the American flag. Ein depressiver Comedian tourt durch die kalifornische Wüste. Greg Turkington verkörpert diesen abgehalfterten Clown, der Kontakt zu seiner Tochter Maria sucht und ihr jede Nacht die Mailbox vollquatscht. Danach verwandelt er sich in sein schmieriges alter Ego Neil Hamburger, einen versoffenen Entertainer, der mit schlüpfrigen Witzen versucht, sein Publikum bei Laune zu halten oder, wenn das nicht gelingt, es zu beschimpfen. What makes you think you can come here and throw a drink at someone who's traveled a great distance? To bring laughs to this community, huh? Where in the hidden world of reality, where helpless people are far from being free. Der amerikanische Independent-Filmemacher Rick Alverson bringt mit Entertainment eine Trostlosigkeitselegie jenseits von Hollywood und abseits des guten Geschmacks auf die Leinwand. Brillantes, halluzinogenes Arthouse-Kino mit verwaschenen Wüstenbildern, improvisierten Dialogen, kaputten Typen und einem hervorragenden Schauspielerensemble. So schick heute. Wo gehst du denn hin? Mrs. Schick hat heute noch ein Date. Oh. Es ist kein Date, Dad. Ich treffe mich nur mit dem Jurastudenten, der den Sommer über in der Kanzlei ist. Der aus Harvard. Und der heißt Barack Obama und ist schon seit einem Monat hinter der taffen jungen Anwältin Michelle Robinson her. Barack, du bist echt ein netter Kerl, wirklich. Aber ich hab's dir schon mal gesagt. Wir gehen nicht miteinander aus. Vielen Dank, Michelle. Ich finde auch, dass du echt ein nettes Mädchen bist, wirklich. Aber ich muss dich leider korrigieren. Wir sind gerade draußen und zwar miteinander. Wer bei My First Lady zum Ende der Obama-Amtszeit ein Politiker-Biopic erwartet, wird Gott sei Dank enttäuscht und stattdessen zunehmend verzaubert von diesem ersten filmischen Date der Obamas im Sommer 89. Tika Sumter und Parker Sawyers glänzen als kämpferische Träumer in den Hauptrollen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das Gefühl, als ob irgendwas an mir zerrt. Ich weiß nicht, vielleicht schreibe ich Bücher oder ich kriege eine einflussreiche Position im Bürgerrecht. Politik? Vielleicht. Regisseur Richard Tammy gelingt ein faszinierendes und fesselndes Kammerspiel über die Annäherung zweier Menschen an einem Sommertag in Chicago, die 19 Jahre später die Welt verändern werden.